Lindy ist das freundliche Gegenbild der dreisten Haushälterin Delia, die bei Steves Rückkehr ins Spinnweb-Domizil der Mortons gerade damit beschäftigt ist, seine, Steves Sachen zu durchwühlen. Da kniete sie, Delia, und zu mir auf sah ein freches, herausforderndes Gesicht. Ich hab Sie nicht kommen hören. Tja, das Berufsrisiko von Dieben und Diebinnen. Eine Diebin nennen Sie mich? Nur bis mir was Hässlicheres einfällt. Was suchen Sie da in meiner Tasche? Ich wollte Ihre Sachen auspacken. Ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Mr. Morton hat es mir aufgetragen. Der Junge? Ja, nein. Sein Vater? Beide. Beide, Sie haben es mir beide aufgetragen. Sie sind eine Lügnerin, Delia. Fragen Sie sie doch. Oh ja, bestimmt, frage ich Sie. Glauben Sie, die wagen mir etwas anderes zu sagen? Wagen? Was heißt Wagen? Wagen heißt Wagen. Das ist ja interessant. So,